minütlich, bin am Nullpunkt. Schlaf Sekunden, wenn ich die Zeit totschlage, wer heilt dann alle Wunden? Bin auf der Suche nach dem Guten im Menschen und hab am Ende wieder deren Blut an den Händen. Und sie sagen, Porzellanhändler, bleib bei deinen Leisten. Doch welcher Elefant kann sich Samthandschuhe leisten? Zu disziplinlos zum Sparen, zu stolz um zu borgen. Wer den Schaden hat, braucht für den Schrott nicht zu sorgen. Zieh das Chaos an, ich zieh mich aus der Affäre. Die Weisheit des Schlafenden ist gähnende Leere. Gab mir stets Mühe, doch meine Umsicht war auf den ersten Blick beinahe unsichtbar. Es rumort und es poltert der Freigeist, der fragt sich und wartet, bis die Wunden die Zeit heilt. Wenn ich weitermache, werd ich verrückt. Ich bin viel zu ungeschickt, doch Scherben bringen Glück. Scherben bringen Glück. Hab mich verträumt, jetzt find ich nicht zurück. Meine Füße schmerzen, aber Scherben bringen Glück. Scherben bringen Glück. Ausgerechnet von uns ist nur einer übrig. Die Lebenszeit verkürzt sich stetig minütlich. Bin am Punkt, schlaf Sekunden, wenn ich die Zeit totschlage, wer heilt dann alle Wunden? Bin auf der Suche nach dem Guten im Menschen, hab am Ende wieder deren Blut an den Händen. Und sie sagen, Porzellanhändler, bleib bei deinen Leisten. Aber welcher Elefant kann sich Samthandschuhe leisten? Zu Disziplin und zum Sparen, zu stolz um zu borgen. Wer den Schaden hat, braucht für den Schrott nicht zu sorgen. Zieh das Chaos an, ich zieh mich aus der Affäre. Die Weisheit des Schlafenden ist gähnende Leere. Gab mir stets Mühe, doch meine Umsicht war auf den ersten Blick beinahe unsichtbar. Es rumort und es poltert, der Freigeist, der fragt sich und wartet, bis die Wunden die Zeit heilen. Wenn ich weitermache, werd ich verrückt. Ich bin viel zu ungeschickt, doch Scherben bringen Glück. Scherben bringen Glück. Hab mich verträumt, jetzt find ich nicht zurück. Meine Füße schmerzen, aber Scherben bringen Glück. Weitermache, werde ich verrückt. Ich bin viel zu ungeschickt, doch Scherben bringen Glück. Scherben bringen Glück. Hab mich verträumt, jetzt finde ich nicht zurück. Meine Füße schmerzen, aber Scherben bringen Glück. Scherben bringen Glück. Scherben bringen Glück.